The Unknown Soldier von den Doors war das. Der Vietnamkrieg war vermutlich der erste Medienkrieg, über Medien vermittelte Krieg, wo die Bilder ins Wohnzimmer kamen. Was hat das damals bei Ihnen ausgelöst? War das vermutlich doch etwas, was sehr viel mehr an Emotionen hervorgebracht hat, als das heute der Fall ist, wo wir das alles längst gewöhnt sind? Herr Radunski, wie war das? Im Grunde war ja unsere ganze Generation in der Nachkriegszeit pazifistisch. Also ich habe ja nur als Kleinkind den Krieg erlebt, aber immerhin mit 6 Jahren, so in den letzten 2 Jahren, Großangriff auf Dresden und so weiter, wussten sie eigentlich, was Krieg ist und was sie eigentlich nicht wollen. Und nachdem diese schrecklichen Bilder kamen, wurde es natürlich für uns, die sich ja wirklich bemüht haben, Amerika zu verteidigen und Amerika zu unterstützen und das auch ein bisschen in den Ost-West-Konflikt zu bringen und zu sagen, da sind ja die Kommunisten und so weiter. Es wurde wirklich immer schwieriger. Man merkte es also bis in die eigenen Bekanntenkreise hinein. Leute, die durchaus dann deswegen bei der CDU oder bei der eigenen politischen Meinung für uns blieben, war im Grunde genommen dann auch die Botschaft aus Amerika. Das darf man ja nicht vergessen. Die Botschaft aus Amerika wurde ja immer dissonanter und eigentlich gegen den Krieg selbst. Und es ist ja auch typisch, dass dann nachher da zwar der konservative Nixon gewonnen hat, der aber den Krieg so gut er konnte dann mit seinem Kissinger beendet hat. Auch das muss man sehen. Also ich glaube, ein fernsehberichteter Krieg ist etwas ganz anderes. Seit wir das haben, dass man im Grunde genommen Kriege erlebt, deswegen haben die Amerikaner jetzt ja beim Irakkrieg so ein bisschen versucht, mit dem Embedded Journalism die Sache so ein bisschen rauszuhalten oder sagen wir mal wenigstens zu kanalisieren. Ich glaube, wenn Menschen Abend für Abend Kriegsbilder sehen, werden sie immer Abstand nehmen von einer Politik, die Krieg macht. Und deswegen muss sich das jeder Politiker 100-mal überlegen. Und ich glaube, es ist auch in der Regel ich wüsste im Moment keinen Grund, Krieg zu befürworten. Also ich glaube, das ist wohl eine Sache, die kommt von daher. Und in Amerika bricht ja im Grunde genommen das Vietnam-Denken jetzt auch wieder im Innenpolitischen, wenn man genau hinguckt, auf. Es wurde ja nicht nur der Krieg über das Fernsehen vermittelt, es wurde das Fernsehen vermittelt ja auch diese Welle von Demonstrationen weltweit. Das fing in Mexiko an, es war die USA, es war Madrid, Athen, Prag, Warschau, Rom, sogar Stockholm. Hat das dann auch zu einem Bewusstsein hinzugetragen, Frau Rutschke, dass das eine internationale Bewegung war und auch ein Stück Größenwahn geschaffen? Also ich hatte kein Fernsehen. Und in meiner Umgebung wurde erst etwas später, ich glaube zur Bundestagswahl 69, wo dann also die Sozialliberalen, ich bin also ziemlich deutsch orientiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage auch, warum ich das auch für richtig halte, in diesem Zusammenhang so an diese Dinge mehr zu denken. Wir hatten keinen Fernseher und wir haben uns dann so eine Studentengruppe, wir haben uns dann einen alten Fernseher gebraucht, gekauft und dann haben wir die Wahl verfolgt und eine Wahlparty gemacht und uns gefreut, also dass die sozialliberale Koalition kam. Also tut mir leid, Herr Radunski, für Ihre Leute war so. Die Internationalisierung, die hat für mich eigentlich selbst, 68 war ja im Februar auch der große Vietnamkongress, ist für mich überhaupt nicht das Eindrückliche an der Sache gewesen. Ich komme nochmal auf die Unvernunft zurück und die Jugend und das junge Alter, das damals hatte und die neuen Erfahrungen, die damals möglich waren. Es hatte diese ganze Auseinandersetzung, ich meine, aus dem SDS kam also der Peter Genge und Jürgen Horlemann, die also dieses erste große Buch gemacht haben. Trotzdem darf man das nicht überschätzen. Es hatte auch in dieser Amerika-Kritik, das sehen wir jetzt so politisch rational. Es war auch immer dieser ödipale Konflikt dabei. Der große Satan Amerika, ja. Das sind die Großen und wir sind eigentlich, identifizieren uns in jeder Ecke der Welt mit den Kleinen. Es ist ja in den meisten Fällen nicht viel dabei rausgekommen in Vietnam oder woanders, wo wir nicht, also, oder China oder Guatemala. Da ist nicht so viel gewesen und nicht nur, weil die Amerikaner da Mist gemacht haben und seit so und so lange. Die Internationalität wurde von Leuten wie, die sind ja dann nach Kuba und Gott, was war alles los. Ich fand das eigentlich weniger bedeutsam als zum Beispiel auf dem Vietnamkongress. Wie gesagt, dieses Gefühl, dass man was machen konnte, dass man sich artikulieren konnte, dass es die erste große Demo hier in Berlin gegeben hat, durch Charlottenburg, an einem grauen, Februartag, Sonntag war das, Nachmittag, glaube ich. dass wir da alle zusammen waren. Man kannte die Leute nicht. Der SDS waren ja nur so ein paar Nasen und RCDS waren, weiß nicht, vielleicht ein paar auch mehr, ein paar Nasen. Wir waren doch alle, die politische Jugend gab es doch in homöopathischen Dosen eigentlich nur, das darf man nicht. Und plötzlich waren alle dabei und fanden das toll. Und das finde ich so erklärungsbedürftig. Die Deutschen lernten, und das war politisch für mich wichtig, die lernten zum Beispiel, hat das Bausinger-Institut natürlich brav wissenschaftlich später untersucht, das Tübinger, die lernten demonstrieren, das gab es doch nicht. Sich artikulieren, auch außerhalb von Institutionen, Parteien, Aufträgen. Ich kannte hier nur die 1. Mai-Demonstrationen, weil was anderes gab es doch nicht. Und um mal darauf zurückzukommen, das war ja fürs Fernsehen auch neu. Deswegen diese große Aufmerksamkeit im Fernsehen für diese Studenten. Ja, ich glaube, mich haben weniger die Bilder aus Vietnam im Fernsehen beeindruckt. Da waren es eher emblematische Bilder, die in der Presse waren, also diese berühmten Fotos. Hatten Sie den Fernseher? Nein, die Studenten hatten keinen Fernseher, aber wir sahen zusammen Fernsehsendungen. Wichtiger waren wirklich die Bilder in der Presse. Es war noch nicht der Fernsehkrieg. Das soll man nicht jetzt wieder zurückprojizieren. Ja. Was aber ganz wichtig ist, und deswegen ist der Begriff Internationalismus, gefühlter Internationalismus, sehr wichtig. Gerade die Demonstration in Berlin hat uns alle Genossen aus aller Welt, die an dem Thema Vietnam sich engagiert haben, in die Berliner Straßen gebracht. Wir haben gesehen, wie die Franzosen demonstrieren, wie die Katalanen demonstrieren. Es war wirklich eine Festivalatmosphäre. Und man darf jetzt eines nicht aus dem Auge verlieren. All diese internationalen Solidaritätsgruppen mit dem Vietnamkrieg haben zugleich artikuliert das Problem Solidarität mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und das gehörte zusammen für uns. Also dieselben Leute, die gegen den Vietnamkrieg kämpften, kämpften auch für die Rechte der Schwarzen in den USA. Und wir haben in Berlin, das darf man nie vergessen, also nicht wir, aber ich kenne Leute, die es gemacht haben, schwarze Deserteure, meistens waren es schwarze GIs, die nicht in den Krieg wollten, versteckt und vor den alliierten Polizisten, wie auch vor der Berliner Polizei natürlich verborgen. Das war eine sehr praktische Sache, die man nicht vergessen darf und die uns sozusagen das Gefühl gab, man ist sogar Teil diese Bewegung und Teil der Demonstrationen in aller Welt, die das stoppen können. Obwohl natürlich letztlich die amerikanische Bewegung selbst es gestoppt hat. Also ich muss auf einen Punkt hinweisen, der vielleicht interessant ist. Ich habe mich in dieser Anti-Vietnam-Bewegung nicht zu Hause gefühlt, obwohl ich einige Gründe durchaus geteilt habe. Aber ich habe, als ich diesen Vietnam-Kongress ziemlich genau analysiert hatte, ich hatte übrigens auch kein Fernsehen, damals hatte man noch kein Fernsehen. Aber wir hatten natürlich im RCDS-Heim eins und haben dann von Zeit zu Zeit uns das so angesehen. Aber der Vietnam-Kongress schien mir der Anfang auch vom Ende der Bewegung. Ich dachte, guck dir mal das Durcheinander an. Sieh dir mal an, was die alles erzählen. Die Welt geht immer größer. Aus den nahen Veränderungen, die sie machen wollten, wo ich auch auf ihrer Seite war, sind sie jetzt plötzlich im hintersten Winkel der Welt gelandet. Und dann, als dann plötzlich noch Prag dazu kam, war mir deutlich, hier ist eine Schlagseite in der Politik dieser Bewegung. Frau Rutschke erst und dann Herr Kretzke. Ja, ich würde sagen, was Sie abgeschreckt hat, das hat mich gerade fasziniert und das halte ich für das eigentlich politisch Progressive an der Sache, dass es dort eine große Zahl von Leuten aus der Bundesrepublik und auch international, also der Internationalismus ist immer eine feine Sache, wenn also Leute das mitmachen, die aus exotischen Ländern kommen. Damals hatte man ja noch nicht so viele Reisen hinter sich als Student wie heutzutage die jungen Leute, die sind ja schon viel weiter rumgekommen und abgebrüter in gewisser Weise. Es war einfach diese Atmosphäre, dass wir können was machen, wir müssen nicht organisiert sein, wir können demonstrieren, wir können uns artikulieren und davon ging wirklich, und das setzt ein gewisses Chaos voraus, wir wollten ja nicht mehr eine Autorität, wir wollten ja was gegen, eine Gegenwelt sozusagen zum Leben erwecken, mit unserer tätigen Mithilfe, und das heißt freie Information, Internationalität, etc., etc., oder eben auch auf der Straße demonstrieren und Parolen schreien. Und was meinen Sie, ich zähle es zu den schönsten Momenten meines Lebens, wie wir da diese Hüpf- und Springprozession, das kannten wir ja gar nicht, durch Charlottenburg gemacht haben, immer mit diesen Sprüchen, und dann hopste man darum. Oma runter vom Balkon hilft dem Vietkong. Naja, ich könnte es jetzt noch... Es ist mir ein bisschen peinlich. Ich stehe jetzt in diesem Punkt Herrn Radunski etwas näher. Die Parole, die Sie gerade genannt haben, die war natürlich sehr berühmt. Aber ich muss ehrlich sagen, im Kopf haben wir mitgedacht und wir haben es manchmal auch gerufen, ironisch. Bürger runter vom Balkon, sonst holt euch der Vietcong. Also es war durchaus eine Anmaßung darin, dass man sich jetzt als Teil einer Bewegung versteht, die vielleicht auch mal in Berlin die Revolution machen kann. Und das ist, glaube ich, der leichte Größenwahn, der durch das Machtgefühl entstanden ist, dass diese breite internationale Demonstration in den Straßen von Berlin uns vermittelt hat. Aber der Grund. Und was am Anfang eingespielt war, dieser Spruch auf dem Vietnamkongress, die Pflicht des Revolutionärs ist es, Revolution zu machen, haben die ersten damals nicht nur auf die Situation in der Dritten Welt bezogen, sondern rein projiziert in ihre eigene Situation als eine Perspektive, die man auch für die eigene Gesellschaft. Ja. Ich muss an dieser Stelle schon wieder den Spielverderber spielen, weil wir noch eine halbe Stunde haben für Prag, was nicht ganz unwichtig ist in diesem Jahr 1968. Und zum Übergang haben wir Dieter Süverkrüpp, das Unverständnis zwischen Jung und Alt, darüber gewölbt der Ost-West-Konflikt, dann im Sommer neben Vietnam die zweite Chiffre, der Prager Frühling und seine Niederschlagung. Das alles war Stoff für den Kabarettisten und Liedermacher Dieter Süverkrüpp, der 1968 bei Volkes Stimme einmal genauer hingehört hat. Bleiben Sie weg mit Ihrem Scheiß Vietnam.